wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Das dritte Jahr Wiki ist vorbei. Wir schreiben den 16. März 2011 und blicken heute einmal auf das vergangene Jahr im Wiki zurück. Im 33. Connectcast mit den heutigen drei Moderatoren. Ja, neben mir ist auch dabei Marcel. Hallo. Und unser heutiger Stargast, das ist der Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Ja, stell dich doch mal für unsere Hörer nochmal kurz vor, die dich noch nicht kennen. Also, ich bin auch ein Wiki-User, mein Nickname DCKaito1412, schon etwas länger dabei, auch im Forum tätig, da könnt ihr mich gerne anschreiben und habt mir so schon einige Sachen bestimmt von mir gehört. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit dem Rückblick aufs letzte Jahr. Da ist ja ziemlich viel Interessantes passiert, zum Beispiel die vielen Wechsel bei den Administratoren. Da wurde am 15. Juni 2010 unser bisheriger Administrator Wiper nach den ersten Wiederwahlen, ja, da wurden ihm seine Rechte entzogen und fortan war das Wiki für rund einen halben Monat lang nur mit drei Administratoren, also mit mir, Python und Robby aktiv, ehe dann eine neue Benutzerin zum Administrator gewählt wurde, das war Raneshan. Das war ja ein sehr tiefgreifender Wechsel, den ich auch sehr bedauere immer noch. Also Wiper war ja ein sehr aktiver Benutzer und auch ein sehr guter Administrator, der ja auch zum Aufstieg des Wikis mit beigetragen hat und jetzt dann am 15. Juni leider seinen Platz räumen musste. Wir haben zwar einen sehr guten Ersatz gefunden, aber trotzdem traue ich dem Wiper immer noch hinterher und habe auch leider keinen Kontakt mehr zu ihm. Also wenn er hier den Connectcast hören sollte, kann er sich vielleicht noch bei mir melden. Christoph, wie hast du denn den Rücktritt von Wiper und die Wahl von Raneshan erlebt? Also die Wiederwahlen waren ja ganz neu eingeführt worden, es waren heiße Debatten drum geführt, ob man nun so etwas einführen soll oder nicht. Naja, letztendlich haben die Wiederwahlen viel Abwechslung gebracht, dass man wirklich Leistung zeigen muss, um eben halt seine Rechte zu behalten in dem Wiki. Aber ich denke, wir werden immer gute User dann ausgewählt, die ihre Aufgabe gut erledigen. Sieht man auch heutzutage die Kommissare, die vorher nur einmal von The Dark One gestellt worden waren, machen ihre Arbeit wunderbar und ich denke, sie könnten auch irgendwann gut als Administratoren Wiki bereit zur Stelle stehen. Ja, das Problem da ist natürlich, dass dann auch genug Benutzernachschub kommen muss, also dass es auch was zu administrieren gibt, also zum Verwalten. Wenn ja keine Benutzer aktiv sind und alle Administrator sind, dann hat das ja nicht wirklich viel Sinn. Und derzeit ist ja auch mit dem Nachschub, sieht ziemlich schlecht aus. Wir haben ja, glaube ich, aktuell nur noch zwei Inspektoren und drei Kommissare bei uns. Also, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht irgendwelche Benutzer nochmal wieder aktiv werden könnten oder auch neue dazukommen. Das ist natürlich immer sehr schön. Und aktuell haben wir da ja sowieso ein bisschen Engpass, würde ich sagen. Okay, wo wir dann gerade bei den Administratoren sind, da gab es dann noch einen zweiten Rücktritt. Also der Rücktritt von Wiper war ja nicht ganz so von ihm ausgegangen, sondern von den Wiederwahlen, wie wir ja schon bereits erwähnten. Aber am 16. Februar 2011, also genau vor einem Monat, da legte Robby mit sofortiger Wirkung alle seine Ämter nieder und ist damit vom Newsblog und vom Wiki zurückgetreten. Die größere Lücke hat er natürlich im Wiki hinterlassen, wo er mit seinen ganzen Aktivitäten in den letzten drei Schreibwettbewerben ziemlich für Furore sorgte, aber auch im Newsblog natürlich immer mit seinen ganzen Artikeln ziemlich aktuelle News einbrachte, die ja auch mit zum Aufstieg des Wikis und des Newsblogs geführt haben. Also haben wir wieder eine sehr gute Kraft verloren durch den Rücktritt, dem ich auch noch immer noch sehr hinterher traure. Also Robby war schon ein sehr guter Benutzer, der auch wusste, was er gemacht hat. Also ich bedauere Robbys Rücktritt auch. Er war ein wunderbarer Administrator, war auch im Team Builder sehr aktiv, aber Zeiten ändern sich nun mal, da können wir eben halt nicht viel dran ändern. Ja, das ist wohl wahr. Also ich hatte ihn jetzt natürlich auch noch nicht so lange miterlebt, weil ich ja noch relativ neu bin im Wiki. Also na gut, seit einem Jahr. ja, es ist natürlich so, dass Christoph recht hat, dass Leute gehen und neue Leute kommen. Das wird wohl auch immer so sein. Ja, dann gab es im letzten Jahr auch noch viele weitere News. Zum Beispiel, dass wir jetzt mit unserem Facebook-Account Conan News auch vertreten sind auf Facebook seit dem 12. Juni 2010. Und da haben wir jetzt ja in diesem Dreivierteljahr, sage ich einfach mal, schon rund 300 Fans erworben. Also eine ziemlich beachtliche Leistung, zumal ja auch der Twitter-Account schon ein bisschen länger aktiv ist und wir dort erst so gegen 220 Follower, also auch Fans, haben. Ja, also der Auftritt bei Facebook ist natürlich auch sehr gut, um immer Werbung zu machen fürs Wiki und für Forum, Newsblog und für den Conancast. Und natürlich auch, um unsere Fans auf dem Laufenden zu halten, was gerade in der Welt von Detective Conan vor sich geht. Ja, auch interessant war natürlich, dass der 29. Mai 2010, da gab es ja das erste User-Treffen vom Forum aus, wo sich, ich glaube, 11 Benutzer waren das, getroffen haben in Düsseldorf und sich da auch mal persönlich kennengelernt haben. So habe ich zum Beispiel auch Christoph dort gesehen und kennengelernt. Ja, war mal abwechslungsreich vom sonstig sturen Wiki-Alltag und auch ein sehr gutes Event. Der Japan-Tag kann ich nur jedem empfehlen, der dort sein sollte. Und natürlich, wenn ihr Dativecon-Fans seid, setzt euch mit uns in Verbindung und dann könnt ihr uns vielleicht auch mal dort treffen. Also dieses Jahr geht's auch wieder los. Für alle, die es interessiert, am 28. Mai dieses Jahr werden wir dort wieder vor Ort sein und unser drittes User-Treffen abhalten. Aber erst einmal zurück zum zweiten User-Treffen. Christoph, wie fandst du das denn? Ich fand das User-Treffen genial. Dort haben wir ja auch einen Livecast geschnitten auf der Wiese am Rhein. Machen wir dieses Jahr das wieder? Ja, da werden wir mal gucken, was sich ergibt. Vielleicht werden wir den sogar diesmal wirklich live streamen. Also wenn wir die entsprechenden Gerätschaften dazu haben, werden wir mal schauen, was da möglich ist. Also einfach jedem zu empfehlen, dorthin zu gehen, wenn man die Möglichkeit hat, oder Bilder sich anzugucken, ist es einfach, das Wetter war wunderbar sonnig, das Feuerwerk am Abend war auch wunderbar und die Forumsgemeinschaft und die 6 Wiki-User, die anwesend waren, waren auch alle klasse. Okay, dann gab es auch in der letzten Zeit noch eine große Neuerung bei uns im Wiki. Das ist die Verbindung mit unserem englischsprachigen Wiki. Also wir hatten ja auch vorher schon ein englischsprachiges Wiki, das wurde jetzt abgeschafft. Und dafür haben wir eine Partnerschaft mit dem Wiki von DetectiveConanWorld.com sind wir eingegangen und haben jetzt mit unseren Artikeln auch, ja, wir verlinken von unseren Artikeln aus auch auf die entsprechenden Artikel des englischsprachigen Wikis. Das finde ich natürlich sehr vorteilhaft, zumal ich auch gerne im englischsprachigen Wiki unterwegs bin und dort mir auch gerne Informationen hole, um die dann auch in unser Wiki zu übertragen. Also das war schon eine sehr gute Partnerschaft. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, auch mal bei uns im Wiki links unten in der Sidebar zu gucken, wenn ihr auf dem Artikel seid. Da findet ihr immer Links zu dem entsprechenden englischsprachigen Artikel. Da könnt ihr auch mal rübergehen und mal gucken, wie die das im englischsprachigen Wiki von Detective Conan World aufgebaut haben. Und ja, finde ich sehr gelungen, diese Neuerung, obwohl es ja auch zuerst heftigen Protest gab gegen diese Einführung. Ja, es gab wieder ein Meinungsbild, wo Texte so lang wie Romane gewesen sind, Meinungen ausgetauscht, Argumente aufgefahren, Pro wie Contra. Es war schon eine harte Debatte zur Internationalisierung unseres Wikis, aber ich denke, wir haben den besten Weg gewählt. Ja, ich finde den Schritt auch ganz gelungen. So kann man mal bei einzelnen Artikeln zum Beispiel die Informationen vergleichen zwischen dem deutschen und dem englischen Artikel. Und da vielleicht sind da auch mal andere Bilder verwendet worden oder so. Also ich denke, das kann nur ein Schritt in die Zukunft sein. Ist ja auch, soweit ich weiß, das einzige Wiki, das es noch so gibt. Also aus in anderen Sprachen, so Spanisch und so, da gibt es ja auch noch ganz, ganz kleine Wikis, so mit 5 Artikeln. Aber da lohnt sich das ja nicht wirklich, da auf die zu verlinken. Und das englischsprachige Wiki ist das einzige große, was es noch so gibt, mit rund 1000 Artikeln. Zum Vergleich, wir haben ja ungefähr 2000 jetzt gerade. Und das ist also schon, wie er schon sagte, ein richtiger Schritt. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Die Engländer haben es ja noch nicht so, oder die Amerikaner haben es noch nicht geschafft, so auf uns zu verlinken, aber wir haben ja dank Sofu und Raneshan haben wir es schon geschafft, sehr viele Artikel auch zu verlinken. Ja, das war es dann schon zum letzten Jahr im Wiki. Dann wollen wir natürlich nochmal hier vom ConanCast einen Blick in die Zukunft werfen des Wikis und mal schauen, ob vielleicht noch neue Administratoren oder andere Sachen vonnöten sind. Wie seht ihr das? Also, ich denke, dass dieses Jahr oder das nächste Jahr im Wiki wird sehr gut verlaufen. Wir haben viele fleißige Helfer durch die Wiederaufnahme im deutschen Fernsehen von Conan viele fleißige Helfer bekommen und eben halt, denke ich, wir schaffen die 3000er-Marke an Artikeln. Ja, da bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass wir die 3000er-Marke auf jeden Fall schaffen und auch sehr viele neue Benutzer hoffentlich bekommen. Neue Administratoren, da sehe ich derzeit, wie ich schon sagte, nicht ganz so gut. Ich denke mal, dass wir da noch ziemlich gut aufgestellt sind mit unseren drei höherrangigen und dann eben den Kommissaren und den Inspektoren. Obwohl man natürlich bei den Inspektoren vielleicht noch ein bisschen mehr zulegen sollte, da sollte man vielleicht schon auf 5 oder so kommen. Und da mache ich auch schon ziemlich fleißig Werbung, dass da auch sich die Benutzer mal wieder für eine Wahl zur Verfügung stellen und dann auch ins Inspektoriat ja reinwählen lassen. Ansonsten kann ich sagen, das Wiki steht vor einer guten Zukunft und ich bin gespannt, was noch so alles passieren wird. Ich bin da auch derzeit am Plan von einer Umlizenzierung. Die Wikipedia hat es ja schon vorgemacht, dass sie nicht mehr auf die GNU-Lizenz nur zurückgreifen, sondern auch auf Creative Commons. Da habe ich mich schon mal mit Python auseinandergesetzt und werde auch noch in Zukunft ein Meinungsbild starten, dass wir dann auch unsere Inhalte leichter verbreiten können. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das auf Zustimmung oder Ablehnung stoßen wird. Ja, was wäre denn da der grundlegende Unterschied? Also man könnte dann sozusagen mehr Material oder so von verschiedenen Quellen nehmen mit der neuen Lizenz oder wie sieht das aus? Ja, das Problem ist eigentlich, dass wenn man etwas von der GNU-Lizenz, also etwas, das unter der GNU-Lizenz steht, kopiert, dann muss man immer den ganzen Lizenztext, diesen fünfseitigen Text damit kopieren und auch dahinterlegen, dass man auch weiß, woher das kommt und unter welcher Lizenz das steht. Und bei Creative Commons ist es eben ganz einfach, dass man da hinschreibt, das stammt von der und der Quelle und die Lizenz könnt ihr unter Creative Commons einsehen. Also ist das schon eine deutliche Vereinfachung, denn niemand, der etwas aus unserem Wiki nimmt, der schreibt, glaube ich, auch die GNU-Lizenz da komplett ab. Also das ist dann schon ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Zumal auch viele Bilder ja bei uns schon unter der Lizenz Creative Commons stehen. Ja gut, dann gibt es dann immer noch das große Event bei uns im Wiki. Das ist, startet ja immer mit dem Jubiläum oder mit dem halbjährigen Jubiläum des Wikis. Das ist der Schreibwettbewerb. Und da geht ja heute direkt der fünfte los. Ein Thema gibt es ja nicht. Da werden wir jetzt auch mal ein bisschen genauer drüber diskutieren und euch mal auf erstmal erklären, was denn überhaupt ein Schreibwettbewerb ist, wie er abläuft und wer dann über die Ergebnisse entscheidet und wie man dann auch teilnehmen kann. Das ist ja immer das größte Event und das lohnt sich da auf jeden Fall immer schon mitzumachen. Ja, dann beginnen wir auch mal damit, was denn überhaupt ein Schreibwettbewerb ist. Der Schreibwettbewerb ist, wie ich schon sagte, ein halbjährlich im Wiki stattfindendes Ereignis. Dieses Jahr oder ja, dieses Mal, die fünfte Ausgabe findet vom 16. März bis zum 16. April 2011 statt, also genau einen Monat. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man mit Spieler auf spielerische Weise neue Artikel erstellt und dann in einer Wahl später den besten daraus herauskristallisiert und so eben auch gute Wiki-Artikel erstellt und diese dann am Ende vielleicht sogar zu den exzellenten und den lesenswerten Artikeln hinzufügen kann. Ja, wie läuft denn so ein Schreibwettbewerb nun genau ab? Also was sind da die einzelnen Schritte? Ja, also es fängt ja alles damit an, dass erstmal eine Jury ermittelt wird. Das fand jetzt dieses Jahr ziemlich unproblematisch statt, da sich auch nur drei Benutzer aufgestellt haben. Das sind Christoph, Raneshan und ich. Die werden dann, wir drei werden wieder die Jury bilden, wie schon bei den letzten beiden Malen auch. Und dann die Artikel bewerten, die dann vorgeschlagen werden. Das könnt ihr einen ganzen Monat lang machen, vom 16. März bis zum 16. April, wie ich schon sagte. Und dann werden wir uns danach hinsetzen und alle Artikel durchlesen und dann nach Kriterien bewerten, Inhalt, Layout und Stil. Und da zählt der Inhalt eben 40% und Layout und Stil zusammen 60, also jeweils 30%. Und da geben wir dann entsprechend viele Punkte. Also zum Beispiel bei Inhalt maximal 40 und bei Stil und Layout maximal 30. Und dann werden die Punkte am Ende addiert. Und dann kommt zum Beispiel eine Zahl von 267 raus oder eben auch 300, je nachdem, wie gut ein Artikel ist. Und diese Ergebnisse werden dann nachher von am 24. April veröffentlicht in einer spektakulären Zeremonie. Da könnt ihr übrigens auch in den Chat des Forums kommen, wenn der da bis dahin wieder laufen sollte, was ich sehr hoffe, da es immer sehr spektakulär abgeht und auch immer richtig spannend ist, da die Ergebnisse von unten nach oben veröffentlicht werden. Also zuerst der letzte Platz, dann der vorletzte und so weiter und so fort. Aber ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, dass ihr zum Beispiel auf dem letzten Platz landet, weil das ist einfach auch eine Erfahrung fürs Leben, wenn man dann Artikel schreibt und dann auch merkt, aha, so geht das, so muss ich das machen. Und das ist natürlich auch ein Anreiz dann, sich mit anderen Benutzern zu messen und zu schauen, wer der Beste praktisch ist, wo man auch nicht wirklich sagen kann, dass man dann, wenn man gewonnen hat, dann den besten Artikel hat. Also beim letzten Mal war es ja auch schon so, dass da ein Artikel gewonnen hat, der nachher zum lesenswerten Artikel ernannt wurde und der Platz 2, der wurde dann zum exzellenten Artikel, also der wurde dann nachher von den gesamten Benutzern deutlich besser bewertet als dann der Siegerartikel und ja. Ja, ich denke auch, dass man mit so einem Schreibwettbewerb eine ganz gute Chance hat, sich im Schreiben von Artikeln zu üben und auch ein bisschen mit der Wiki-Syntax sich vertraut zu machen. Und vor allem hat man ja da die Chance, seine Texte dann durch eben dieses Bewertungsteam bewerten zu lassen und dadurch so ein bisschen Feedback zu bekommen. Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel Angst habt, dass ihr auch im Deutschunterricht immer nicht so gute Artikel schreiben könnt und immer wegen Stil und Layout und so kritisiert werdet, dann muss ich euch sagen, dass es überhaupt nichts zur Sache tut diesmal, denn es geht ja auch darum, was denn inhaltlich dort drin steht. Und wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, sehr gut über Conan Bescheid wisst, also Conan Edogawa, dann könnt ihr den Artikel schreiben und ja, inhaltlich alles reinhauen, was ihr wisst und gut strukturiert und so weiter und so fort. Und dann habt ihr schon 40 Punkte schon mal und die anderen. Also das tut nichts zur Sache, wenn ihr im Deutschunterricht schlecht seid. Da helfen auch andere Benutzer dann gerne dabei, die Artikel auf Vordermann zu bringen und die fertig für den Schreibwettbewerb zu machen, sodass sie dann auch bei der Bewertung nicht ganz so stark untergehen. Das war ja auch beim letzten Mal sehr stark, dass da von anderen Benutzern, die erfahren sind und wissen, wie das geht, nachgeholfen wurde, dass dann halt der Inhalt so gelassen wurde, aber ja, layouttechnisch dann noch ein bisschen nachgeholfen wurde und auch stiltechnisch. Übrigens haben wir da noch einen Beitrag von Rico bekommen, der ja ein sehr engagierter Benutzer bei uns im Wiki ist. Und seinen Text möchte ich mir eben vorlesen. Ich habe ihn auch genau wie Raneshan und Chantre zu diesem Conancast eingeladen, aber alle drei haben leider aus zeitlichen oder anderen Gründen abgesagt und deswegen verteile ich es einfach mal ganz liebe Grüße und lese an dieser Stelle einfach mal den Beitrag von Riku vor. In der Geschichte zu dem Detective Conan Wiki habe ich gelesen, dass das Projekt vor nunmehr 3 Jahren mit 3 Artikeln und 3 aktiven Benutzern gestartet wurde. Mittlerweile haben sich viele engagierte und motivierte Helfer gefunden, das Wiki stetig zu erweitern und zu verbessern. Ich selbst bin vor 1 Jahr zu dieser Gemeinschaft hinzugestoßen und konnte damit einen Teil der Entwicklung miterleben. Dabei werde ich seit dieser Zeit von mehreren hilfsbereiten und erfahrenen Benutzern begleitet und unterstützt. Gerade diese Zusammenarbeit unter den Benutzern schätze ich sehr und sie hat mir viel Spaß gemacht. Während des letzten Jahres habe ich unter anderem 2 Schreibwettbewerbe begleitet und ich bin immer wieder erfreut, wie viele interessante und unterschiedliche Artikel und Autoren teilnehmen. Auch für den kommenden Schreibwettbewerb hoffe ich auf eine ähnlich rege Teilnahme und möchte insbesondere auch die vielen Neuzugänge aus den letzten Tagen und Wochen dazu ermutigen, einen Beitrag einzureichen. Meldet euch möglichst frühzeitig an und schreibt eine erste Fassung. So sehen die anderen Benutzer des Wikis, dass es sich um einen Wettbewerbsbeitrag handelt und werden euch mit Anregungen und Korrekturvorschlägen helfen. Für die Zukunft wünsche ich dem Wiki viel Erfolg und hoffe sehr, dass diese Gemeinschaft auch weiterhin so gut zusammenhalten und stetig wachsen wird. Ganz liebe Grüße, Riku. Genau, also habt ruhig Mut und nehmt teil, denn es gibt nichts zu verlieren. Im Gegenteil, es gibt sogar was zu gewinnen, nicht wahr, Philipp? Es gibt ja immer Preise beim Schreibwettbewerb für die Gewinner. Ja, genau wie bei den letzten Malen auch, gibt es diesmal wieder was zu gewinnen. Das sind die 3 Bände von Detektiv Conan. Und zwar gewinnt der erste, zweite und der dritte Platz jeweils ein Band nach Wahl. Also ihr könnt euch ausruhen, ob ihr zum Beispiel Band 1, Band 17, Band 500, ach nee, so weit geht's noch nicht. Aber ihr dürft euch ausruhen, welchen Band ihr haben wollt und der wird euch dann auch kostenfrei nach Hause geschickt. Also wenn ihr auf Platz 1 bis 3 landet, dann habt ihr ein Band sicher, den ihr euch aussuchen dürft und der wird euch kostenfrei nach Hause geschickt. Also mitmachen lohnt sich. Genau. Ja, und mit welchen Artikeln kann man da überhaupt teilnehmen bei so einem Schreibwettbewerb? Also kann man da praktisch jeden Artikel, den man möchte, schreiben? Praktisch kann man jeden Artikel nehmen. Am besten wäre es, wenn dieser Artikel noch nicht existiert, weil dann kann die Jury am besten sehen, was der User geleistet hat, der Teilnehmer. Aber auch bestehende Artikel können ausgebaut werden. Nicht ratsam wären schon ausgezeichnete Artikel, die schon exzellent haben, weil ich denke nicht, dass die Erweiterung dann so viel zum Inhalt beiträgt, dass das dann eine gute Bewertung im Schreibwettbewerb zur Folge hätte. Ja, genau, wenn ihr halt bestehende Artikel erweitert, dann wird halt auch immer geguckt, was denn vorher da war und was nachher da ist. Und das wird dann halt der Unterschied bewertet. Und wenn ihr neue Artikel anlegt, dann wird halt ganz genau bewertet, was ihr denn alles gemacht habt. Und es gibt natürlich vorher nichts, was man damit vergleichen könnte. Von daher wird dann der ganze Artikel an sich bewertet. Und da habe ich auch mal schon so eine gute Liste parat, was ihr denn alles für Artikel anlegen könntet. Da gibt es natürlich ganz viele Kapitel und Episoden und Fälle. Da habe ich mir jetzt mal was Spannendes rausgesucht, zum Beispiel den Fall 176. Das ist der Fall, wo denn so ein FBI-Agent gestorben ist. Shuichi Akai, der ist da gestorben und da könnt ihr auch mal gut in diesem Artikel niederlegen, wie das denn dazu gekommen ist. Und ja, wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr auch unter Hilfe Artikel über Fälle im Wiki eine Anleitung, wie ihr denn diese Artikel über Fälle erstellen könnt oder solltet, dass die dann auch gut bewertet werden am Ende. Ich denke mal, dass dieser Fall dann schon ziemlich spannend ist für alle, die auch Shuichi Akai als ihren Lieblingscharakter haben. Und ja, ansonsten gibt es auch noch Atsushi Miyano, das ist ja, ist das die Mutter oder der Vater? Ich weiß es gerade nicht so genau von Aihaibara. Das ist der Vater von Aihaibara oder Akemenia, ne? Genau, ja. Okay, da gibt es auch noch keinen Artikel zu, den könnt ihr auch anlegen. Oder eben von Elena Miyano, das ist dann die Mutter. Der könnte auch noch gut erweitert werden. Sonst gibt es auch noch ganz viele Artikel zu irgendwelchen einmalig auftauchenden Charakteren. Jetzt habe ich hier zum Beispiel Toji Samezaki. Der sagt mir jetzt gerade nichts, aber der wird sehr häufig angefragt. Also da kann ich euch auch nochmal im Artikel zu diesem Podcast hier verlinken, wo ihr den Artikel findet, die halt sehr gewünscht sind von der ganzen Community, die halt oft verlinkt sind. Ja, wenn ihr mit Charakteren oder Fällen oder Episoden oder Kapiteln nicht so sehr was am Hut habt, dann könnt ihr auch natürlich Gebäude anlegen, zum Beispiel das Wochenendhaus der Familie Suzuki. Das ist auch sehr häufig angefragt. Oder Haido und Baker, das sind ja die beiden Stadtviertel in Tokio. Oder auch den Artikel Tokio natürlich selbst, der ist auch noch ziemlich dürr. Da könnte man eine gute Überarbeitung ansetzen. Ja, ansonsten, wenn ihr lieber was aus der Wikipedia recherchieren wollt oder aus anderen Webseiten, dann empfehle ich euch zum Beispiel Artikel wie Leiche oder Garnet Crow. Da könnt ihr auch mal nachgucken, was denn so die Band so gemacht hat oder was denn halt eine Leiche ist. Schwierige Aufgabe. Nein, das hört sich jetzt natürlich ganz einfach an, aber ihr solltet natürlich auch die Verbindung zu Detektiv Conan aufrechterhalten. Also nicht einfach den Wikipedia-Artikel kopieren, sondern übrigens unter Creative Commons Lizenz, sondern auch schauen, was denn da die Verbindung zu Detektiv Conan ist. Zum Beispiel, welche, was es für Leichen gab, wie die Leichen aussehen, wie die identifiziert werden und so weiter und so fort. Und ansonsten auch noch Gebäude, das Café Poirot, das hat auch noch keinen Artikel, das ist ja das berühmte Café unter der Detektei Mori. Ich weiß gar nicht, ob es genau da drunter ist, aber irgendwo da in der Nähe. Und Es ist genau da drunter. ach so, okay, dann ist es genau da drunter. Oder auch zum Beispiel Agathas VW Käfer, da gibt es auch noch keinen Artikel zu, das ist ja auch ein ziemlich lustiges Gefährt. Da solltet ihr dann aber auch nicht nur über den VW Käfer was schreiben, sondern auch darüber, was es denn für ein Auto ist, was der Professor damit macht und wo er schon war und was er immer für Pannen hat und so weiter und so fort. Also da geben sich schon ziemlich diverse Möglichkeiten, hier Artikel zu erstellen. Ja, es gibt natürlich auch bestimmte Artikel, die immer bevorzugt werden von der Jury, so zum Beispiel Episodenartikel, wie es jetzt den Anschein haben mag. Ja, das sieht man ja bei den letzten Siegerartikeln nicht. Das sind ja fast nur, beziehungsweise nur Episoden. Ja, so hat zum Beispiel beim ersten Schreibwettbewerb The Dark One, der übrigens auch jetzt leider wie inaktiv ist, ein früherer Kommissar bei uns, der hat damals mit Episode 191 und 192 gewonnen, also dieses Treffen mit der Organisation. The Dark One war ja so oder so unser Organisationsexperte schlechthin, der alles darüber praktisch wusste. Ja, der erste Schreibwettbewerb stand nur noch unter dem Motto der Organisation. Das heißt, man musste Artikel erstellen, die zum Thema Organisation passten. Das ist diesmal nicht mehr der Fall. Es gibt einfach kein Thema mehr seit dem zweiten Schreibwettbewerb schon nicht mehr. So hat dann damals auch Chantre gewonnen mit der Episode 333 aus Japan, also die japanische Variante, nicht die deutsche. Und beim dritten haben Rico und Wolf gewonnen mit Episode 414. Und beim vierten hat gewonnen Sofu mit der Episode 360. Ja, wenn ihr diesmal wieder einen Episodenartikel anlegt und damit gewinnt, dann löst ihr wahrscheinlich keine Änderung da aus. Also ich würde euch mal vorschlagen, dass ihr mit einem anderen Artikel als eine Episode antretet und damit auch gewinnt. Ja, das wäre doch schon mal sehr hilfreich. Ich werde die auch besser bewerten. Ach nee, das werde ich nicht tun. Aber allen Artikeln gebe ich natürlich gleiche Chance und guck dann immer ganz genau, was dann halt davor war und was danach war und wie der Artikel aufgebaut ist, wie ich schon sagte, und wie der Stil ist und was denn der Inhalt so von sich gibt. Das ist natürlich bei der Episode immer am einfachsten, da auch den Inhalt zu bewerten, weil man da einfach die Episode anschaut und guckt, ob dann die wichtigsten Punkte da genannt wurden und dann hakt man das hier alles ab und dann guckt man, wie viele Punkte das da gab oder wie viel man geben kann. Und dann gebe ich halt entsprechend viele Punkte und die werden dann auch, ich denke mal, so werden es auch die anderen beiden Juroren machen. Ja, der Schreibwettbewerb ist ja heute gestartet. Was erhofft ihr euch denn vom fünften Schreibwettbewerb? Was soll denn da am Ende rauskommen? Ja, ich denke, dass da viele gute Artikel wieder rauskommen und dass natürlich auch viele Benutzer des Wikis dann eben durch dieses Feedback ein bisschen, ja, besser arbeiten, im Wiki lernen und ja, was soll man sich da noch groß erhoffen? Ja, ich erhoffe mir vor allem, dass auch viele neue Benutzer den Weg ins Wiki mal finden und vielleicht es schaffen, mit einem Artikel auch mal die oberen Plätze zu belegen. Also nicht immer, dass diese Stammbenutzer da oben nur mitmischen können, sondern auch, dass andere mal da sich die Zeit und Lust nehmen, dann einen Artikel zu erstellen, der da auch oben mitmischen kann und dass dann eben gut viele neue gute Artikel rauskommen, ist klar. Das hoffe ich auch wieder, dass wir wieder viele exzellente und lesenswerte Artikel dabei haben. Und ja, ich bin gespannt, was dann da so kommen wird und ob wieder auch viele neue Benutzer den Weg ins Wiki finden und dann auch vielleicht mal ein Band gewinnen. Das wäre ja schon sehr wünschenswert. Ich kann mich euren Vorstellungen nur anschließen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende des Podcasts hier heute angekommen. Ich bedanke mich natürlich für Christoph, dass er heute mit dabei war und auch bei Marcel. Es war ein sehr interessanter Cast und ja, dann hören wir uns, denke ich mal, im nächsten Jahr wieder, wenn wir aufs vierjährige Jubiläum zurückblicken, solange das Wiki dann noch bestehen sollte und Detektiv Conan weiterlaufen sollte, was ich aber mal annehme anhand der aktuellen Handlung in Japan und auch in Deutschland. Ja, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr Kommentare im Kommentarbereich hinterlasst und uns auf iTunes kommentiert und abonniert. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören und tschüss. Ja, bye bye.